Ladies and gentlemen, at this time, the star of our show, and how about a great big round of applause? Wow, Leute, das ist laut hier. Herzlich willkommen an Aras. Hallo, wie geht's? Wie steht's? Hallo, mir geht's gut, danke schön. Ja, erzähl doch mal, du bist ja nicht nur als DJ tätig, sondern arbeitest ja auch viel hinter den Kulissen mit anderen Künstlern zusammen, mit anderen Labels sogar. Erzähl mir. Genau, ich mache neben dem Auflegen sehr viel Social Media für ja, viele Szene-Player, nennen wir es mal so, für Labels. Also ich habe für 1985 gearbeitet, für den Labelhead Alex Perez und jetzt gerade für Symmetry und den Break dazu. Genau. Wow, ja, die ganzen Legenden eigentlich. Wie fühlt sich das an, mit denen so zusammenzuarbeiten? Ganz cool, es sind auch nur Menschen. Sind auch nur Menschen, das glaubt man oft nicht, gell? Aber irgendwie sind sie ja auch alle einfach nur bodenständig wie wir. Du hast ja auch was mitgebracht von deinem neuen... Genau, von einem Label, für das ich das Labelmanagement mache seit gut 2 Jahren, Fractal Sound. Da kommt jetzt im März eine neue VA raus und da habe ich einen Tune mitgebracht von dem lieben Wings. Shoutout Markus. Ja, absolute Wiener Legende eigentlich. So ist es, genau. Selection ist immer gut, Tracks auch super crisp. Also wir hören jetzt mal rein. Der heißt, darf ich den Namen schon erzählen? Darfst du. Darf ich schon sagen. Er heißt Down Low. Genau. Und den hören wir jetzt hier als Premiere. Danke fürs Mitbringen. Danke. Also ein absoluter Grimassenverzierer, würde ich jetzt ihn nennen. Also wirklich steppy, crisp, sehr gut gemischt, also einfach geiler Tune. Props and Wings, super Release, wir freuen uns schon drauf. Weißt du, hast du da ein Release-Date, den du mit uns teilen kannst? Am 14. März kommt die VA 14. raus. März. Genau. Oh, das ist das Datum, wo ich im Fratodom spiele. Ja. Kleine Eigenwerbung nochmal kurz. ich habe noch ein Projekt von dir, was ich im Hinterkopf habe. Du machst ja nicht nur für Label und besondere Legenden, arbeitest du nicht nur gemeinsam, sondern du hast auch selber noch eigene Projekte mit deinen Kolleginnen. Genau, unter anderem eine Mix-Series mit der lieben Sequent, die heute eh auch da ist. Shoutout an Sequent! Genau, das Ganze nennt sich Sunday Sessions. Wir haben jetzt schon 5 Jahre hinter uns eine monatliche Drum & Bass Mix-Series. Bam. Und da darf man auch gespannt sein, da kommt im März ein Special Anniversary Mix raus. Sehr cool, wir freuen uns drauf. Das kann man alles online mitverfolgen. Auf Soundcloud, genau. Super. Alle Socials von mir, von unserem Gast Aras, von unserem Gast Jalen Mess, findet sie alle auf fm4orf.at. Ja, enough said, es wird Zeit für richtig lange Musik am Stück. Deshalb, Sarah, komm mal bitte an die Decks hier. Es wird Zeit für gute 25 bis 30 Minuten. Geile Selection an Drum and Bass. Ihr findet im Nachhinein 30 Tage lang natürlich auch den ganzen Mix mit Tracklist, damit ihr auch einzelne Lieder aus den Mixes raussuchen könnt. Das findet ihr alles online auf FM4 Dance. FM4 Dance. Bring the Mix. Jetzt hören wir Aras in the Mix. Mm-hmm. all the time, you know they will and them a brand like me catch a copper like this. Me a go need a witness. We the people have to resist. Who them a stop and search, stop and search? We no take stop and search, stop and search. Who them a stop and search, stop and search? We no take stop and search, stop and search. Them try to stitch me up, man, not it in like the club. Them take my car keys, but me not give up the gun. They said them want to arrest me when they step out of the club. 666, that's the mark of the beast. Man, I talk up the things, but me not talk to police. Everything up like seven, man, will squeeze and delete. Man, I know I got a 357 that will sweep up the street. The flows up and down like a seesaw. The beast, bro, my breeze, bro. Anytime I hear the need, bro. I'm a fiend for the cream, so believe I need more. City slip, risk, that's a deep. Stop and search, we clap and burst. We no do chat and curse, we rap that verse. We no take pump and kick, we bust that quick. The gal says she love that shit, it must get worse. Risk up on the rhythm, bro. I sleep on my delivery. Deal with the mic, I deal with the proper R.I.P. skipper. Yes, I'm outside, man, wife, sign in. I'm money for everything, I'm pussy, get this bigger. We'll be right back. We'll be right back. talk. Hard food, watch me turn the fork. Fuck these weak bars, MCs, and furthermore. Run the government, and the feds may burn them all. I just wanna win some beats that I ain't heard before. So let me take it deeper. Maniac on the mic, inhaling pure ether. So Iggy's a lemon squeeze, and I've never been out even if dickheads push my buttons, topping them like we're playing FIFA. Still up for this, gonna give the beat a fever. Lyrically, I lick off the works on my word. Leave a verse, beat a nerd, beat a curse speaker. So watch what I say, always listen, there are worse teachers. Yeah. for the DJ. Okay. FM4 Laboon. Jamson. Danke, danke, danke für diese geilen Mix. Danke, Aras. Es wird Zeit, aber auch unseren zweiten Guest jetzt endlich dazu zu holen.